Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 134 mit The Dayton Mandolin Orchestra, Mississippi John Hurt, Don Steenberg, Ines Jones und Oscar Moore, dem Jazzpianisten Carl Perkins, Elmo Hope, Jakob do Bandolim Bittencourt, Johnny Jung, Bill Monroe, Led Zeppelin, John Cale, Phil Upchurch, John Carlini und Tony Rice, dem Rockabilly-Musiker Carl Perkins und Butch Baldassare. Mandolinspieler Jerome Butch Baldassare eröffnete Framatz musikalisches Fundbüro mit einem ersten Mandolin-Instrumental Domenico Scarlatti Sonata 483 aufgenommen im Jahr 1998. Baldassare unterrichtete Mandoline als Professor an der Vanderbilt University's Play of Music und schrieb Fachliteratur zum Thema Mandoline. Sein Repertoire umfasste sowohl klassische Musik als auch keltische oder Bluegrass. Auf Baldassari folgt nun ein ganzes Mandolinensemble. Das Dayton Mandolin Orchestra spielt Creole Bells. Es folgt darauf der Blues-Gitarrist Mississippi John Hurt mit dem gleichen Stück oder besser gesagt einem Teil des Stückes. Während das Dayton Mandolin Orchester Creole Bells als mehrteiliges Instrumentalstück angelegt hatte, das einige Anleihen an die Ragtime-Musik machte, spielt Hurt nur einen Teil des Liedes, aber dafür mit einem strophenförmigen Text und verleiht Creole Bell einen liedartigen Charakter. Creole Bell wird zum Folksong. Wir hören eine Live-Aufnahme aus den mittleren 1960er Jahren. Thank you. Here I am back with Creole Bell. My Creole Belle, I love her well. My darling baby, my Creole Belle. My Creole Belle, I love her well. My darling baby, my Creole Belle. I love her well, I love her more. Anyone can tell when stars shine, I'll call her mine, my darling baby, my Creole Belle. I love her well, I love her more. Anyone can tell when the stars shine, I'll call her mine, my darling, my Creole Belle. Thank you. Don Steenburg mit Where or When aus dem Jahre 2001 von der LP Unseasonable Cool. Don Steenburg wurde 1956 in Chicago geboren und hatte einen sehr, sehr prominenten Mandolinlehrer, nämlich Jethro Burns von dem Duo Homer und Jethro. Außerdem war Jethro Burns noch ein Schwager des Gitarristen Chet Atkins. Wie wir hörten, spielt Steenburg nicht nur Bluegrass, sondern er hat sich auch dem Jazz und seinen Standards verschrieben. Als Kontrast hören wir die Sängerin Inez Jones, die von Oscar Moore begleitet wird. Oscar Moore, ein Gitarrist des Nat King Cole Trios, Where or When 1957 aufgenommen. Da war Oscar Moore eigentlich nur noch ein Hobbymusiker, der sich in der Hauptsache um seine Tankstellen kümmerte, aber am Wochenende oder bei Gelegenheit auftrat oder mal eine LP wie hier aufnahm. Es folgen darauf zwei nicht ganz so bekannte Jazzpianisten. Zuerst Carl Perkins, nicht zu verwechseln mit den Rockabilly-Sänger und Gitarristen gleichen Namens, mit Leroy Winiger am Bass und Lawrence Marable am Schlagzeug spielte dieser 1955 Westside ein. Übrigens hörten wir auch Carl Perkins am Piano bei der Inez Jones und Oscar Moore Aufnahme Where or When. Auf Carl Perkins folgt das Elmo Hope Trio Falling in Love with Love. Diese Aufnahme entstand ebenfalls 1955 mit John Orr am Bass und Willie Jones am Schlagzeug. Hope hatte in seiner Laufbahn oft mit dem Schlagzeuger Philly Joe Jones aufgenommen, so auch auf seiner letzten Schallplatten-Session aus dem Jahre 1966. Zwar stufte das Jazz-Fachpublikum Elmo Hope fast genauso hoch ein wie die weitaus bekannteren Pianisten Bud Powell und Thelonious Monk. Dennoch geriet der Name Elmo Hope nach dessen Tod und auch schon davor sehr schnell in Vergessenheit. It seems like we have stood like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling then, but I can't remember where or when. Something that happened for the like we have met before and laughed before. Darling, where I thank you. Jakob Bittencourt wurde 1918 in Rio de Janeiro geboren und hatte sich dem Komponieren von Choros und dem Mandolinspiel verschrieben. Choro, das ist eine Instrumentalmusik der brasilianischen Folklore. Obwohl heute als Legende verehrt, musste Bittencourt lange, ähnlich wie der Gitarrist Wes Montgomery in den USA, einem Broterwerbjob nachgehen. Dieser Umstand der Doppelbelastung führte dazu, dass Jakob do Bandolim, wie der Jude Bittencourt in Brasilien lieber genannt wurde, einen frühen Herztod starb. Er wurde nur 51, aber Bittencourt war Perfektionist und arbeitete praktisch rund um die Uhr. Auf Mandolin Teil Nummer 4, Bittencourt, folgen dann gleich die Teile 5 und 6. Zuerst Blues mit Johnny Young, der vom Harmonikaspieler Big John Frencher und dem Gitarristen John Lee Granderson begleitet wird. Danach Bill Monroe aus dem Jahre 1962, Bluegrass Ramble. My little girl, just as sweet as she can be. My little girl, just as sweet as she can be. Sometimes I wonder, why didn't you write to me? Going back home, fall down on my knee. Going back home, fall down on my knee. I'm gonna ask you, good Lord, send me back my curiosity. Yes, she's just my type. She got long black hair. Just my type. She got long black hair. A man like you, you ain't got no business there. From. Little girl, why you get so much sugar from? Got it down to Louisiana, oh, my daddy's old sugar from. Mama don't want me stay out all night long. When I stay out, something actually goes on wrong. Thank you. ein kleiner Nachtrag noch zum Blues-Titel von Johnny Jung. Der Song hieß Sugar Farm Blues. Ein Mandolinteil haben wir noch. Led Zeppelin, Going to California aus dem Jahre 1971. Spend my days with a woman in kind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane, never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin. Say she plays guitar and cries and sings. La la la la. Ride a white mare in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard. Thank you. 1975 behauptete John Cale, Pablo Picasso never got called an asshole. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Leute reden ja manchmal auch hinter dem Rücken. Thank you. Die hörten den Gitarristen Phil Upchurch mit seiner 1973er Version des James Brown Hits Cold Sweat. Phil Upchurch war und ist eine Studio-Legende, ebenso wie seine Mitmusiker Joe Sample an den Keyboards, Chuck Rainey am Bass und Harvey Mason am Schlagzeug. Von einer elektrischen Besetzung bei Phil Upchurch geht es jetzt zu einem akustischen Gitarrenduo. John Carlini entstammt einer Musikerfamilie, Vater Violinist bei den New Yorker Philharmonikern, die Mutter Konzertpianistin, stilistisch angesiedelt zwischen Bluegrass und Akustik-Jazz. Stilistisch kann man das Gleiche auch über seinen Partner Tony Rice sagen. Wie bei Bluegrass-Gitarristen üblich, spielen beide ihr Instrument mit dem Plektron, sind also sogenannte Flatpicker. 1995 wurde der Titel Big Mank eingespielt. Nachdem ich schon den Jazz-Pianisten Carl Perkins in der Sendung spielte, soll nun der bekanntere Rockabilly-Sänger und Gitarrist das musikalische Fundbüro für heute beenden. Dixie Fried aus dem Jahre 1956, angesprochen in den 90er Jahren auf seinen größten Karrierefehler, antwortete Perkins, das wäre sein Weggang von Sun Records in Memphis gewesen, denn in Nashville hätten die Studiomusiker den Rockabilly-Sound einfach nicht hinbekommen und manchmal durfte er dort nicht mal mehr auf seinen eigenen Platten Gitarre spielen. Also, jetzt gibt's Dixie Fried, aufgenommen in Memphis bei Sun Records. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Frank Framat Matthias. He reached in his pocket and he flashed a quarter and hollered, "Rave on, children, I'm with you. Rave on, cats," he cried. "It's almost dawn and the cops are gone and let's all get Dixie Fried." Now Dan got happy and he started raving. He jerked out his razor but he wasn't shaving. And all the cats knew to jump and hop, but he was gone. Dan raved in a butcher shop. He hollered, "Rave on, children, I'm with ya. Rave on, cats," he cried. "It's almost dawn and the cops are gone and let's all get Dixie Fried." cops heard Dan when he started to shout. They all ran in to see what it was about. And I heard him holler when they led him away. He turned his head and this is what he had to say. Hollered, rave on, children, I'm with you. Rave on, cats, they cried. It's almost dawn and the cops are gone. Let's all get Dixie fried. Get right. Saw. He let us all know he wasn't scared of the law. And to the black crossbar, he tossed a note to his dick. Said, it ain't my fault, hun, that I'm in here. But hollered, rave on, children, I'm with you. Rave on, cat, she cried. Saw